Hallihallöcher, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu diesen neuen Netz und Nerd News. Heute ist der 23. Oktober 2013, ein Mittwoch, und es kam gestern leider keine News, und zwar aus folgendem Grund: mein Rechner hat es einfach zerschossen, beziehungsweise die Treiber davon. Jetzt musste ich die Treiber erst runterschmeißen, und ist ja auch egal. Auf jeden Fall, hier bin ich nun auf einem anderen Rechner. Ich habe das jetzt hoffentlich so irgendwie hinbekommen, dass es funktioniert. Und wir fangen direkt mal an. Aufgrund der Abstinenz meiner werde ich nun ein paar mehr News hier vortragen. Und zwar als allererstes: CryptoSeal, dieser VPN-Dienst, hat dicht gemacht, weil er die den anonymen Status seinen Kunden nicht mehr garantieren kann. Das bedeutet, dass eventuell die USA da Druck gemacht hat, da doch irgendwelche Hintertürchen einzubauen. Bei Hide My Ass wissen wir das ja schon länger, dass die mit den USA kooperieren, beziehungsweise mit den Regierungen, und nicht so toll. Wer einmal gute VPN-Dienste hat, weiß, die nicht speichern, der schreibt mir mal bitte. Dankeschön. Und dann, Google möchte nämlich so einen DDoS-Schutz zur Verfügung stellen. Also wahrscheinlich sieht es so aus, dass man Google da Geld gibt und die werden dann diesen DDoS von der Seite lenken. Wird sehr, sehr lustig ausfallen eventuell. Google habe ich da vollstes Vertrauen. Ich habe also vollstes Vertrauen in Google, weil die kennen sich damit schon sehr lange aus. Sehr lange. Schon sehr gut aus. Die haben auch richtig gute Manpower, auch richtig gute Technik. Dieses CDN, was sie auf der Welt haben mit ihren über 30 Serverzentren oder was sie da haben. Einfach nur toll. Und dann, die haben nämlich eine nette Digital Attack Map online gestellt. Und darauf verlinke ich auch mal. So. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr toll aus. Sehr, sehr imposant. Müsst ihr euch mal durchgucken. Also sowas habe ich bis jetzt auch nicht gesehen, außer dieser T-Online Attack oder Honeypot Seite. Je nachdem. Auf jeden Fall sehr, sehr höchst interessant, würde ich mal so sagen. Und das Beste daran ist ja, dass sich da Sachen drehen, ne? Und dann, Marktforscher sagen, dass der Speicherplatz sich bis 2017 verdreifacht. Und zwar auf 7.235 Exabyte. 7.235 Exabyte. Das ist viel. Das sind 7 Billionen Byte, glaube ich. Ja, ein Exabyte. Ach nee, okay. 7 Billionen Terabyte. Okay, 7 Billionen Terabyte. 7 Billionen Terabyte. 7, okay, das ist verflucht viel. Wenn ich mir vorstelle, 7 Billionen mal mein PC, das ist übel. Also ich freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall, besonders mit dieser Graphenentwicklung, Graphenakkus und Graphenprozessoren, höchst interessante Sache. Gerade wenn wir von der Zukunft sprechen, von der Zukunft generell, müsst ihr euch mal unbedingt anschauen, hier die Sachen Graphenprozessoren und Graphenakkus. Sehr interessant. Gut. Dann, Google hat nämlich jetzt einen Mod für Minecraft veröffentlicht, und in dem kann man so Quantenphysik, ja, also richtig coole Sachen kann man da machen. Also, zum Beispiel werden da manche Sachen schon aktiviert, indem man die einfach nur anschaut. Also sehr cool. Jetzt wurde von einem russischen Sicherheitsforscher das Apple iCloud-Protokoll geknackt. Genau, das ist nicht wunderlich. Ne? Wäre es Open Source, ne? Könnte man den Fehler ja schon beseitigt haben. Deswegen, ich bin auf jeden Fall für Open Source und wer sich so den Artikel durchlesen möchte, weil er gerade ein Apple-Produkt besitzt und die iCloud benutzt, ich habe den Link auch mal direkt eingestellt. Und dann die absolut beste Nachricht heute, sowieso, oh Gott, ich freue mich so, diese Nachricht überbringen zu können. Ich bin wirklich aus dem Häuschen. Und zwar die Oculus, ihr wisst, wie man das ausspricht, Rift VR-Brille, kommt mit Android und 4K-Display. 4K-Display. Ich freue mich wirklich. Das ist richtig geil. Stell dir, das ist absolut genial. Stell dir mal vor, ich habe hier in Mediamarkt so ein 4K-Fernsehen gesehen. Das ist absolut großartig. Die Auflösung. Und jetzt stellt man sich das mal so vor. 4K minimal zusammengepresst auf kleinsten Raum dann vor den Augen. Absolut genial. Also ich freue mich wie so ein Gummibärchenkrieger drauf. Es wird so genial. Es wird so genial. Okay, es ist groß und klobig, aber 4K. Besonders, das Beste dabei ist ja, die Brillen müssen mit mindestens 200 Bilder pro Sekunde rendern oder 200 Hertz wiedergeben und der PC muss auch 200 Bilder pro Sekunde wiedergeben, weil sonst würde einem nämlich schlecht. Wenn nämlich der Körper oder das Gehirn kann auch immer die Latenz von 250 Bildern pro Sekunde bis 250 Bilder pro Sekunde, kann das Gehirn da irgendwie merkt, dass da Latenz drin ist und da wird man seekrank, ne? Sowas wie seekrank. Man wird es wahrscheinlich VR-Brillen krank bald nennen, aber auf jeden Fall genial. Das Beste bei diesen Oculus Rift ist ja mit diesen, also 4K-Display, ich freue mich noch immer, weil diese 4K-Displays, die haben eine so enorm große Auflösung und dann kommt noch hinzu, dass das Bild ja zweimal gerendert werden muss. Einmal fürs linke, einmal fürs rechte Auge. Und das bedeutet, dass der Computer mehr als zweimal größere Rechenkraft benötigt, um das zu machen. Und dann noch 200 Bilder pro Sekunde. Und dann sind wir ganz schnell bei so einem NSA-Supercomputer mit Grafikkarten bis an die Decke. Und das bedeutet wiederum, dass der Gaming-PC-Markt wieder richtig gut Anlauf bekommt und die RAMs und GPUs und alles billiger wird. Und sowieso, jetzt hat man tatsächlich wieder einen Schub. Hoffentlich wird man wieder einen Schub bekommen, um bessere Grafikkarten noch schneller produzieren zu können. Weil jeder sich nicht zufrieden gibt, auf Full HD mit 100 Bildern pro Sekunde daher gedackelt zu kommen. Wenn man jetzt uns solche grandiosen Spiele wie Battlefield 3 oder Crysis 3 anschaut, ihr könnt euch 5 PCs nebeneinander stellen, die werden in 4K keine 200 Bilder schaffen. Das werden die einfach nicht. Auch mit den besten der besten der besten Grafikkarten nicht. Das schaffen die einfach nicht. Auch noch ein sehr großes Problem. Man kann ja nicht mehrere Grafikkarten einfach zusammenstöpseln, weil dann wieder dieses Mikro-Holen und Threading kommt. Das ist ja auch wieder böse. Ich freue mich auf jeden Fall. Sehr, sehr großes Freu. Und dann. Google hat eine Handgeste patentiert. Und zwar, wenn man so ein Herzchen macht mit der Hand, aus zwei Händen, kann man bald wahrscheinlich, also folgendes Szenario, man hat diese Google Glass auf und man macht jetzt einfach dieses Herz mit den Händen und schaut jetzt zum Beispiel ein Buch an, so. Dann sehen wir da durch dieses Herz ein Buch an, die Brille erkennt das und sagt euch, welches Buch das ist, also so, wie so eine Auswahl ist das dann. Und mich ärgert am meisten, dass die USA das genehmigt, dass die eine Handgeste patentieren. Eine Handgeste patentieren. Ich weiß ja nicht, aber... Also, nö. Nö, nö, nö, nö. Ich werde wahrscheinlich bald noch Lizenzkosten zahlen müssen, wenn ich irgendjemand meinen Mittelfinger unter die Nase reibe. Also... Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Und dann, Android wird langsam zu einem geschlossenen System, ein sehr schöner Artikel von Computerbase. Das ist nicht sonderlich überraschend, denn Android bzw. Google hat erstmal ein offenes System dargestellt und jetzt versuchen sie, das zu schützen, ne? Weil jetzt wahrscheinlich weniger Neues dazukommt und jetzt versuchen sie sich darauf zu schützen und versuchen alles nur noch selbst machen zu können. Ne? Genauso wie dieses Google Plus, das jetzt auch keine XMPP-Unterstützung mehr hat, regt mich auch tierisch auf. Deswegen habe ich meine gesamte Kommunikation so ziemlich auf E-Mail, XMPP, IRC und Mumble versammelt. Das funktioniert auch sehr gut. Ne? Ist ja auch Open Source und so. Und naja, was soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall auf das Ubuntu Phone, weil das wird Open Source sein, das weiß ich ganz genau. Wenn der Ubuntu Phone nicht Open Source bleibt, dann bricht da so schnell die Fördergemeinde weg. So schnell kann man gar nicht gucken. Und hoffentlich ist es dann, wenn Ubuntu Phone proprietärer wird, hoffentlich ist es dann nicht zu spät, dass sich Ubuntu selbst mit den Werbekosten da selbst finanzieren kann. Das wäre schlecht. Denn dann kann man die nicht mehr zu nichts zwingen. Ne? Also man könnte dann tatsächlich nur noch ein eigenes, zum Beispiel ein Debian-Phone oder sowas. Naja, es wird sich zeigen, wie das sich alles noch entwickelt. Und dann mal wieder was von Crytek und zwar Warface von Crytek. Ein Free-to-Play-Game, sehr, sehr gute Grafik für ein Free-to-Play-Game. Und ist jetzt offenbar in Deutschland verfügbar. Ab sofort. Und wollte das nur mal sagen, weil sowas in dieser Grafiklast oder in dieser Grafikschönheit gibt es nicht alle Tage und dann schon gar nicht von einer deutschen Firma. Und es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt in der Türkei oder Asien. Bin mir nicht mehr sicher. Scheint das ganz gut einzukommen. Leider nicht auf Linux verfügbar. Deswegen kann ich es ja nicht installieren. Und dann AMD wird in der PlayStation 4 und Xbox One 20 Nanometer Fabrikate einbauen. Grandios und genial. Und danach, also in den nächsten GPUs und APUs und CPUs, hoffentlich CPUs haben die noch nicht erwähnt, wird die FinFET-Technik eingesetzt und 11 oder 14 XM oder sowas. Ja, wer sich das durchlesen möchte, kann ja auf den Link gehen. Übrigens, wer diese Nachrichten von einer anderen Seite mitbekommt, zum Beispiel BitLove oder YouTube oder archive.org. Hier sind diese Links, die sind immer auf meiner Homepage, heidenschritt.org. Da könnt ihr mal drauf gehen. Und dann die nächsten Nachrichten und zwar der aktuelle Internet Explorer 11 kollidiert mit Google und Microsoft Seiten. Jetzt hier von IX eine News. Und wer hätte das gedacht, dass Internet Explorer mit Google und Microsoft-Zeiten kollidiert? Oh, stimmt ja, Internet Explorer ist ja Microsoft. Grandios, grandios. Okay. Auf jeden Fall, Internet Explorer nehme ich gar nicht mehr ernst. Internet Explorer versucht auch immer sein eigenes Ding zu drehen, also seinen eigenen Standard zu schaffen. Zum Beispiel dieses Silverlight, weil wenn das Internet auf Internet Explorer getrimmt wäre, zwar ausschließlich auf den, würde niemand Linux benutzen, weil für Linux gibt es zum Beispiel kein Silverlight, weil Silverlight ist ja ein Ersatz gedacht für Flash-Dingens oder Java. Gott sei Dank ist der Fluch bald vorbei. Hoffen wir es. Und dann ein Kriegsschiff der US Navy läuft unter Linux. Das finde ich jetzt interessant, das mit meinem Programmschnipseln Okay, ich habe nicht was, ich habe nichts für Linux geschrieben, aber trotzdem, kann ja sein, ne? Dass unter euch jemand ist, der in Linux irgendwelche Sachen im Linux-Kernel irgendwas gedreht hat. Auf jeden Fall, mit dem seine Linux-Schnipsel wird jetzt Krieg gespielt und werden Menschen getötet und naja. Auf jeden Fall, da gab es schon mal eine Debatte mit den Drohnen, weil da manche Drohnen nämlich von Windows auf Linux umgestiegen sind, weil sie gemerkt haben, Windows ist doch nicht so gut, stürzt doch öfters ab als geplant. Und so eine Drohne, die plötzlich abstürzt, weil Windows abstürzt, ist auch nicht so doll. Ne? Und da gab es die Debatte auch. Und hoffentlich wird das jetzt wieder angeregt. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und dann das Kartellamt will nämlich die Wettbewerbsbehinderung von Amazon beiseite legen. Und zwar hat ja Amazon diese wunderschöne Regelung, dass bei Amazon der niedrigste Preis von diesem Händler stehen muss. Ne? Also eine Konstellation. Amazon verkauft jemand 3D-Gummis für 1 Euro. Auf seiner eigenen Seite möchte er die Radiogummis für 98 oder 90 Cent verkaufen, weil er nämlich 15% an der Amazon nicht mehr abdrücken möchte. Muss auf seiner eigenen Webseite. Das kann er nicht, weil die Amazon-AGBs ihn daran hindern. Das heißt, er muss jetzt auf seiner eigenen Webseite diesen Radiergummi für 1 Euro verkaufen. Und was wird gemacht? Niemand kauft sich diesen Radiergummi für 1 Euro auf seiner eigenen Webseite, womit er mehr Geld verdienen würde. Weil ja Amazon generell, und wenn man schon da ist, ne, Amazon ist ja, dann schaut sich da niemand mehr um, ob es tatsächlich noch jemand Billigeren gibt. Und das wird jetzt anscheinend beiseite gezogen und damit wird wieder ein echter Markt, ne, also echte Preise und so, werden jetzt wieder innen Rampenlicht stehen, hoffentlich. Und ja, das war's dann eigentlich soweit. Wir sehen uns morgen wieder am Donnerstag, der 24. Oktober 2013. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin Marvin Heidenstedt und das waren die Netz und Nerd News. Tschüss.